Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bing Stammtisch. Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage aller Fragen, nämlich, was ist das One Piece? Und ich bin auch heute wieder nicht alleine. Nein, bei mir ist noch der Kevin. Hi. Hi. Ja, was ist das One Piece? Wo fangen wir am besten an? Was glaubst du, was aus One Piece ist? Und was glaube ich, was aus Wollen wir das wirklich so machen? Ich weiß nicht. Ich würde vielleicht ganz vorne anfangen Was und wir vielleicht, was wir bereits wissen. genau, was wissen wir? Wir wissen, dass im Gold Roger das One Piece gefunden hat, dass Gold Roger es versteckt hat, vermutlich. Also da ist die Übersetzung ja nicht so ganz eindeutig. Wir wissen, dass es ein großer Schatz ist und wir wissen, dass dieser Schatz, wie auch immer der genau aussieht, die Welt ins Wanken bringen kann. Dann wissen wir noch, dass es natürlich auf der letzten Insel Raftel/Unicorn liegt. Ja. Und wir wissen auch, dass es etwas Materielles ist. Genau. Das können wir gleich gerne noch drüber sprechen. Ich glaube, das auch schon mal an anderer Stelle erwähnt zu haben, dass Oda sich mit dieser Aussage keinen Gefallen getan hat. Beziehungsweise er sich zu der Aussage gezwungen sah, weil ich würde mal sagen wir mal, wir sind jetzt aktuell, wären jetzt bei Kapitel 400. Ich glaube, dann würden die meisten sagen, okay, das One Piece ist Freundschaft. Und ungefähr da wurde auch von Oda die Aussage getätigt, nein, es ist auf jeden Fall was Materielles. Ich glaube, bevor man wirklich in die Tiefe geht, was das One Piece ist und bevor wir unsere eigene Meinung teilen, ist es erstmal wichtig, den Begriff One Piece zu klären. Also, das ist ja der Titel der Sendung und von daher muss er ja irgendwie Relevanz haben. Ich finde, das kann man auf zwei Weisen deuten. Einmal One Piece, also es ist nur ein Teil quasi. Ich glaube aber eher, dass es in die Richtung geht, One Piece, also of something bigger, sozusagen, dass man sagt, es ist nur ein kleiner Teil dessen, was danach folgt. Oder es ist der Anstoßstein für etwas, was danach folgt. Das glaube ich nämlich auch. Das passt nämlich auch mit der Aussage von Doflamingo ganz gut zusammen, der, nachdem er verhaftet wurde, gesagt hat, ja, wer wird das One Piece finden? Also ich glaube nicht, dass Doflamingo weiß, was das One Piece ist, aber er weiß mit Sicherheit, welche Relevanz das haben wird. Also nicht nur, dass das One Piece jetzt schon dazu geführt hat, dass viel mehr Piraten als früher unterwegs sind, sondern es führt auch dazu, dass irgendjemand, wenn die richtige Person das One Piece findet, dass damit die Welt in einen Krieg gestürzt wird, in Chaos, in, ja, Auf jeden Fall auf den irgendwas. Kopf gestellt wird. Ja, das sind so die Definitionen, die sich allein aus dem Namen ergeben, finde ich. Also One Piece könnte auch natürlich Zusammenhalt heißen. Also egal wie viele Leute es sind, sie ergeben immer eins. Ja. Also ich habe auch mal eine Theorie gelesen, aber zu den Theorien, die online kursieren, kommen wir, glaube ich, gleich noch, ne? Ja. Gut, da muss ich das dafür zurückhalten. Aber ich glaube auch, dass das One Piece eher so als Anstoßstein für das, was danach möglich wäre, zu sehen ist. Und ich glaube nicht, dass One Piece als ein Stück übersetzt werden sollte. Also ich glaube tatsächlich, wenn sie auf Raftel oder Unicorn ankommen, da ist, sagen wir, eine Kammer. Und ich stelle mir das so vor, in dieser Kammer steht in der Mitte ein Rio-Poneglyph, außenrum Schätze, Bücher vielleicht und vielleicht eine antike Waffe. Vielleicht Uranus, die ist ja noch offen. So, also sowas würde ich halt schätzen. Also so stelle ich mir den letzten Raum irgendwie vor. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Haupt One Piece ist für mich. Also bisher hat eine Person das One Piece gefunden, das war Gold Roger. Was wir von Gold Roger wissen, ist, dass seine Crew wie eins zusammengehalten hat. Und auch wenn es lame ist, aber ich glaube, das eigentliche One Piece, was wirklich Relevanz hat, ist der Zusammenhalt. Okay. Du hast gesagt, dass Gold Roger das gefunden hat. Das heißt, es existierte schon vorher? Ich weiß, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube tatsächlich, dass Gold Roger die letzte Insel erreicht hat und zum Beispiel, dass Rio Poneglyph auf dem Weg gefunden hat und ganz viele Schätze auf dem Weg gefunden hat oder die antike Waffe und sie da gelagert hat, weil er selbst nicht in der Lage war, das, was danach kommt, was nach diesem One Piece kommt, also was der Anstoßstein für mehr ist. Dazu war er nicht mehr in der Lage, warum auch immer. Vielleicht war er zu alt, zu schwach, hat auf seinen Reisen nicht die richtigen Hebel gedrückt, sag ich mal. Vielleicht brauchst du, um das One Piece wirklich ausspielen zu können, wie eine Spielkarte, vielleicht brauchst du dann Unterstützer auf der ganzen Welt, zum Beispiel. Das, was Ruffy halt im Moment macht, von Insel zu Insel segeln, Freunde finden, das haben Gold Roger und Rayleigh vermutlich auch gemacht. Aber ich glaube, als sie dann wirklich beim zweiten Befahren der Grand Line angekommen sind, waren sie einfach, ja, vermutlich körperlich nicht mehr in der Lage, das umzusetzen. Oder, ja, Gold Roger hat sich nicht in der Lage gefühlt, zum Beispiel, also wir möchten jetzt gar nicht so sehr, wie One Piece endet hier diskutieren, sondern eher über das One Piece an sich, aber ich glaube, er hat dann gesagt, ich bin zwar stark und ich bin mächtig und ich habe viele Verbündete, aber gegen die Weltregierung, das schaffe ich nicht. Dagegen kann ich nicht antreten. Und vielleicht mussten da auch so ein paar Dinge zusammenspielen. Vielleicht sind die antiken Waffen mit diesem One Piece so verknüpft, dass du das One Piece nur ausspielen kannst, wenn du alle antiken Waffen besitzt. Vielleicht war also wir wissen, dass Shirahoshi noch nicht geboren war zu dem Zeitpunkt. Vielleicht gab es Pluton einfach nicht. Und deswegen waren Roger die Hände gebunden und er hat gesagt, gut, ich habe zwar Uranus gefunden auf meiner Reise, lager es aber da und vielleicht schafft es ja jemand, Pluton und Poseidon. Poseidon aufzutreiben und die dort zusammenzubringen. Achso, und dann formen die zu dritt Vielleicht ist man was nur mit, Krasses. ja, vielleicht sind nur alle drei in Kombination in der Lage, das zu schaffen, was das One Piece von einem verlangt. Dann ist natürlich die Frage, was diese drei Waffen machen müssen. Also wir wissen, Poseidon ist ein lebendiges Wesen, nämlich Shirahoshi. Pluton, dafür gab es Baupläne, das heißt, es muss irgendwas Materielles sein, es kann nichts Ja. Lebendiges sein. Oder? Ja. Nee, würde ich dir recht geben. Also, wir sind uns da nicht sicher. Also, das gibt da keine offizielle Bestätigung dafür, dass jemand schon Pluton vorher gebaut hat, vor Tom. Kann ja auch sein. Oder woher er überhaupt die Pläne hat. Aber ich würde auch davon ausgehen, dass es eine Waffe oder ein Schiff ist. Dann ist natürlich noch offen. Jetzt, wenn du jetzt aus diesen drei was machen möchtest, du hast dann da ein Schiff, meinetwegen, ist es halt ein Schiff, so. Du hast da Shirahoshi sitzen und was muss denn da noch rein? Was fehlt denn da? Was könnte Uranus denn sein, so? Das ist auf jeden Fall Da habe schwer, ich das auch. abzuwägen, was daraus noch irgendwie wird. Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Also, ich habe mal irgendwo gelesen, eine Theorie, dass Uranus etwas ist, was dazu führt, dass Seestein hergestellt wird. Das fand ich eigentlich ganz schön, weil Seestein ist ja härter als Diamant. Ja, ich weiß nicht, wie es da wirklich am Ende sich ausspielt, würde ich sagen, wir haben sowieso noch geplant, ein extra Video zu machen zum Thema, was ist das Ende von One Piece. Aber zum Beispiel möglich wäre, mit Poseidon schießt du die Red Line kaputt, ganz schnell. Mit Uranus hinderst du die Leute daran, irgendwie was auch immer zu machen. Und die Poseidon ist dafür da, die Noah zu ziehen und die Leute zu evakuieren, beispielsweise. Das wäre so ein Punkt, wie die alle drei zusammenkommen. Okay. Vielleicht ist Uranus auch nur ein Buch, wo irgendwas drinsteht. So. Was total abstrakt ist, was dann Gold Roger oben auf das Rio Poneglyph in der finalen Aber Kammer vielleicht gelegt ist ja hat. das Rio Poneglyph, was die Wahrheit in Anführungszeichen enthält, vielleicht ist das ja Uranus so. Möglich, klar. Das Kann auch sein. ist ja alles möglich. Ja. Ja, wollen wir denn mal konkret sagen, was wir glauben, was es ist? Ja. Können wir mal. Willst du anfangen oder soll ich? Ich fange mal an. Und zwar glaube ich, dass es das Rio Poneglyph ist oder zumindest Wissen um das vergessene Königreich und um die Vari, um die Geheimnisse der Weltregierung, was dazu ermöglicht, die Weltregierung zu stürzen und so eine praktisch eine Revolution auszulösen. Eine gigantisch große und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass es tatsächlich irgendwas ist, was einem dir das Wissen vermittelt. Ob es jetzt das Rio-Poneglyph ist oder Aber, Malereien oder. was würde passieren, wenn Ruffy endlich auf Raftel angekommen ist und in diese Kammer geht und da nur das Rio-Poneglyph steht? Der würde sagen, oh, das ist ja lame. Weil der hat sich noch. Gut. Ich glaube, er ist erstmal super happy, überhaupt auf Raftel angekommen zu Na, sein. natürlich, klar, aber was will Ruffy? Ich glaube, da muss auch was dabei sein, was Ruffy etwas vermittelt. Ich glaube, wie gesagt, auch ein anderes Video, Ende von One Piece. Ich glaube nicht, dass Ruffy das One Piece als erster finden wird. Na gut. Von daher, ja, also ich glaube tatsächlich, dass das One Piece einfach eine riesige Kammer ist, wo das Rio-Poneglyph drinsteht, wo Gold drinsteht, wo Bücher gelagert sind, wo, ja, weiß ich auch nicht, so für jeden etwas dabei ist, so gefühlt. Also ich will jetzt nicht zu sehr sentimental klingen, obwohl sentimental ist das falsche Wort, aber ich kann mir vorstellen, dass da ein Klavier steht, dass vielleicht Fässer mit Alkohol da gelagert sind, also sowas, dass für jeden etwas dabei ist, so für jeden der Crew. Das krasseste Schwert der Welt. Ja, das kann ich mir echt gut Das vorstellen, wäre dass aber auch da. zu sehr irgendwie auf die Crew abgestimmt. So, er kann ja noch nicht, Birdwatcher Nein. kann ja nicht davon ausgehen, dass die, die da ankommen, Schwertkämpfer Ja. haben, Musiker haben und was weiß ich nicht noch. Ja, ich stelle mir das etwas romantisch wahrscheinlich gerade vor, aber ich glaube zum Beispiel, dass ein Schwert, könnte ich mir gut vorstellen, dass das in Goldwatchers dem. Schwert, wenn er eins hatte. Er hatte eins. Na gut, vielleicht liegt das da. Ja. Würde aber nicht zu Zoro passen, weil es so ein Säbelschwert war. Und er nur Katana benutzt. Vielleicht macht er da mal eine Ausnahme. Ja, Das ist immerhin das bei Schwert des Gold Rogers Piraten, Schwert. wenigstens. Ja. Vielleicht Angriff, wird Ruffy auch Angriff plus Schwertkämpfer. 50 und seine Katana Ja, ist nur okay. plus 10. Und die Chance auf mit einem kritischen Erfolg direkt zu töten. Die ganze Redline zu spalten. Nein, also für mich ist das One Piece nicht diese Kammer, sondern ich bin da, ich will nicht sagen Romantiker, aber ich glaube, dass die Freundschaft das One Piece ist. Na gut. Und daraus dann eben dieses Wissen entsteht, um die Weltregierung zu stürzen zum Beispiel. Und dieses Wissen wird dann halt, ja, weil sonst macht es keinen Sinn. Ich glaube, es werden einfach bestimmte Attribute gebraucht, um das One Piece einsetzen zu können. Weil Whitebeard hat ja vor seinem Tod gesagt, dass Teach, also Blackbeard, nicht die Person ist, auf die Roger gewartet hat. Was auch immer das zu bedeuten hat, aber ich glaube wirklich, dass Ruffy der Einzige wird, der mit den richtigen Voraussetzungen dahin kommt. Shanks wird vielleicht nicht dazu in der Lage, also Shanks wird vermutlich wissen, was das One Piece ist, oder? Denke ich mal auch. Ja, und er wird auf gar keinen Fall in der Lage sein, es einzusetzen, weil sonst hätte er es ja schon gemacht. Ich glaube Oder auch, dass. vielleicht kann er es, will es aber nicht, weil er weiß, was Ja. es bringt. So. Ich glaube auch, dass Buggy weiß, was das One Piece ist. Ja, das glaube ich auch. Aber es interessiert ihn einfach nicht, weil vielleicht kein Gold. Also er scheint ja an Captain Johns Schatz mehr interessiert zu sein Ja, als da am haben wir, One glaube ich, Piece. schon mal drüber gesprochen. Ja. Wenn Buggy wüsste, wir gehen davon aus, dass Buggy weiß, was das One Piece ist. Und wir Ja. wissen, dass Buggy auf Schätze aus ist. Wenn das One Piece halt, wenn auch nur zum Teilen, aus einem großen Goldschatz bestehen Ja. würde, hätte Buggy sich den wahrscheinlich schon längst gekrallt. Ja, denke ich auch. Also unabhängig davon, ob er es geschafft hätte, dahin zu segeln, ich glaube, er weiß es einfach. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat Buggy auch zu keinem Zeitpunkt im Manga gesagt, dass er Piratenkönig werden soll, oder? Nee. Vielleicht ist ihm die Verantwortung einfach zu viel, weil er weiß, was dahinter steckt. Kannst du dir Naja. vorstellen, Buggy als Piratenkönig? Oh Gott. Das könnte ich mir echt vorstellen, dass er so zufällig da reinstolpert, so und dann so, ups. Der nähert sich von der anderen Seite Raftel Ja, einfach hat sich verirrt und dann stolpert er in die Schatzkammer rein. an. Ja, ich habe noch so ein paar Punkte aus dem Internet zusammengesammelt, wo ich mir denke, möglich, aber nein. Ich habe auch eine Theorie, dann lass mich meine zuerst abfeuern, du Ja. hast ein paar mehr. Ich habe mal gelesen, da eine Theorie war, dass das One Piece entweder Uranus ist oder zumindest irgendein Gegenstand, Schrägstrich Waffe, die es einem ermöglicht, die Red Line zu zerstören, um so praktisch aus einem getrennten Meer Ja. eins zu machen. In der Tat habe ich auch hier stehen. Also den All Blue als One Piece habe ich auch hier stehen. Ja. Interessante Theorie. Ich glaube ganz ehrlich, dass das am Ende passieren wird. Also, dass die Red Line kaputt geht und alle Meere sich vermischen. Aber ich glaube nicht, dass das. Das ist mehr eine Folge aus dem One Piece, aber Ja, mit dem das glaube ich eigentlichen nämlich One auch. Piece. Wird's wahrscheinlich nichts zu tun haben, würde ich mal schätzen. Nee, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube auch, dass es halt eine Folge Ja. ist da eine Möglichkeit, die du dann hast, wenn du das One Piece gefunden hast. Ja, weil die Red Line muss kaputt gehen, sonst hat die Noah in der Story überhaupt keine Daseinsberechtigung. Außerdem tut sich Laboom dann ja sonst die ganze Zeit umsonst weh. Ja, genau, stimmt. Oh, das kann Oda doch nicht Nein, zulassen. das stimmt. Vielleicht schafft Laboom es ja auch vor Ruffy und zerstört einfach mit einem riesigen Haki-Kopfstoß die Red Line oder in Rivers Mountain so. Ja, All Blue habe ich auch gelesen, dass das der One Piece, also das One Piece ist. Aber dann wird es, also das passt halt nicht mit Raftel zusammen. Das kannst du nicht auf einen Nenner bringen, finde ich. Ja. Außer Raftel sitzt unter der Red Line in einer Höhle und es ist eine Insel, die nur zum Vorschein kommt, wenn du die Red Line zerstörst. Aber da macht es keinen Sinn, weil Gold Roger hat es ja schon gefunden. Eben, außerdem wäre es doch nicht die letzte Insel der Grand Line. Sondern die Grand Line, nein, die Die wäre Red dann ja in Line. der. Ja, eben. Also wir wissen doch, dass sie am Ende der Grand Line ist. Da kann sie ja nicht gleichzeitig unter der Red Line sitzen. Oder? Ja, nein, ja, weiß ich nicht. Wir wissen, dass du vier Koordinaten brauchst, um Raftel zu finden. Raftel kann aber auch theoretisch gesehen im East Blue liegen. Weil das ist nicht mehr sicher. Also, Wo Grokus, kommt Ruffy nochmal her? Auch aus dem East Blue, ne? ja. Das wäre so geil, wenn die Insel einfach direkt neben dem Windmühlendorf liegen würde und er fährt halt ja. einmal in die falsche Richtung los. Nee, es kann durchaus sein, dass Raftel sich da befindet, weil ich meine, wir haben ja jetzt gehört, dass Krokus ihnen nichts Böses wollte, aber die letzte Insel der Grand Line ist laut Nekomamushi ja die Insel, wo du erfährst, dass du die Roadpony-Glyphen brauchst. Also das haben wir ja so Vielleicht gibt es dann da so erfahren. eine Art Schalter und dann fährt sich Raftel so wie Atlantis, erhebt es sich dann so Ja, aus dem möglich. Wasser. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so ein Szenario ist. Du musst die vier Schalter aktivieren. Schalter in Anführungsstrichen vielleicht. So ein Du Zelda musst hieß, du die. musst die vier Fackeln anzünden. Ja, genau. Und dann taucht bis Dann Atlantis-mäßig aus taucht dem. der Windfisch auf und dem muss er dann ein Lied spielen und in seinem Magen befindet sich Raftel. Genau. Das wäre eigentlich auch ganz schön. Naja, hast du noch irgendeine Doch, Theorie? ich habe noch mal gelesen, das ist schon Jahre her. Das sind aber so die richtig dummen Theorien, Ja, abwarten. dass das One Piece der Baum der Teufelsfrüchte ist. Okay, wow. Also Super. generell, ich glaube nicht, dass der Baum der Teufelsfrüchte existiert. Ja, ich glaube schon, dass die irgendwo herkommen müssen. Ich glaube schon, dass sie auch an so einem Baum wachsen, aber der ist auf jeden Fall nicht das One Piece. Nee, glaube ich auch nicht. Ich hau auch mal einen raus. Der Strohhut ist das One Piece. Ja. Nee. Nee, eher nicht. Ich meine, also besonders absurd finde ich, war es, dass dann die Theorien hochgekocht sind, weil die Roadpony-Glyphen sind ja rot. Wie auf einmal alle abgegangen sind. Das Band ist rot am Strohhut, ja, Oh so what? Gott. Frankies Schulterpolster sind auch rot, Ja, oder? Ruin. Das ist wahrscheinlich einfach alles Zufall. Ja, also dass der Strohhut das One Piece ist, so. Vor allem wollte Ja. Whitebeard. Also, er hat ja am Ende gesagt, dass One Piece existiert. Er hat ja auch gesehen, dass Ruffy mit dem Strohhut da rumläuft. Weiß ich Ja. nicht, ob er da nicht vielleicht irgendwie was mal gesagt hätte oder so. So, der da hat's, der. Er hat's doch schon verdient. Du willst auch König der Piraten werden? Wieso? Der da vorne ist es doch schon. Ja. Ja. Ja, das glaube ich Quatsch, dass der Hut ist. Nee, ich hab's ja eben gesagt, aber diese für jeden etwas dabei Theorie, glaube ich auch nicht. Das wäre zu destiniert, wie sagt man das, vorherbestimmt. Das wär blöd. Fällt mir irgendwie nicht. Was ich ganz schön finde, ist vielleicht, wir haben ja nicht nur eine Stadt aus Gold, sondern wir haben auch von Bellamy schon erfahren, dass es Emerald City gibt, also eine Stadt aus Emerald. Das finde ich ganz cool. Also nicht, dass das One Piece ist, sondern dass die Insel Raftel halt Emerald City ist. Das fände ich irgendwie ganz geil. Muss Ja, eine ich, Stadt muss aus ich. Smaragden. Gibt es dann auch Ja. eine Stadt aus Diamanten und Rubinen und Saphiren? Keine Ahnung. Möglich? Keine Vielleicht musst du Ahnung. auch, vielleicht standen ja diese ursprünglichen Rotpornoglyphe in diesen Städten. Eins in Emerald City, eins in Diamond City, eins in Ruby City. Ja gut, aber dann hätte ja in der goldenen Stadt auch eins gestanden. Ja, weiß Stand es nicht. ja, auch, aber es war kein Road Das war nur so ein Trick. Poneglyph. Weil Hat Gold Roger dahingestellt, so als Bait. alle denken, bei Gold muss doch auch was sein. Alle, nee, nee. Ja. Na gut, viel mehr Theorien habe ich auch nicht aufgetrieben, also die nicht komplett absurd sind. Das Bescheuertste, was ich gelesen habe, ist es im Reddit irgendwann in den letzten Wochen mal ein Thread aufgegangen, die doofsten Theorien. Da war, glaube ich, dass das irgendwie Bellmeers Orangen das One Piece sind oder so. Da habe ich auch gedacht, okay, genug Reddit für heute. Jetzt kommt's raus, Bellmeer ist nämlich die eigentliche Piratenkönigin. Ja, richtig. Und da hat wirklich jemand eine halbe Seite Text für verschwendet, um das zu begründen, in Anführungsstrichen. Ich glaube, da haben wir jetzt schon eine etwas plausiblere Lösung Du brauchst die geliefert. vier Whirlpool-Glühbirnen, um die Orangen zu finden. Nun, Du hast sie die ganze Zeit an Bord. Oh. ups. Das wäre auch voll gut. Hier, Silver Swaley hat doch auch mal die 1000 Sunny gesehen, oder? Ja, er hat sie ja beschichtet. Ja, eben. Dann muss er doch auch auf die Orangen gestoßen sein. Also, oh, die haben's schon. Na. Ja, Na gut. ups. Na gut, das sag ich mal nichts. Und dann sitzt er da auf der letzten Insel und mampft eine Orange. Genau, vielleicht sind die Orangen ja übermächtig, aber Nami verbietet ja jedem, dass sie die essen. Stimmt. Vielleicht ist, wenn sie sie essen würden, wären sie vielleicht direkt Piratenkönig. Dann wird so ein auch so Mario Zelda-Style so ein Rubin über dem Kopf aufflackern und dann so düdüm, so. So ein Jingle ertönen. Du bist jetzt Piratenkönig. Ja, genug Circle Jerk für heute, würde ich sagen. Ja, es gibt natürlich noch die Theorien, dass das One Piece halt nur aus Gold besteht, nur Ja, das aber. Neopornoglyph ist, nur Uranus und so weiter und so fort. Also wir glauben, oder du glaubst ja, dass es so ein Konglomerat Ja. an mehreren Sachen ist und es gibt halt die Theorie, dass das One Piece nur aus einem dieser Teile immer besteht. Ja. Das wäre aber, glaube ich, auch wirklich zu einfach. Also ich bin zwar auch der Meinung, dass es sich dabei nur um das Rio-Poneglyph oder nur um Wissen handelt, aber es liegt eher darin, oder der Wert des One Piece liegt nicht in dem, was es ist, sondern was du daraus machst. Ja. Oh, das ist ja schon Das ist deep, hochphilosophisch. ne? Richtig Ja. deep. Kann ich. Die, Hab die ja. Philosophenfrucht gegessen. Ich, Ich bin mir völlig im Klaren, was wir sind, was der Sinn des Lebens ist. 42? Verdammt, du hast die Alleswissenfrucht gegessen. Nee, ich habe einfach deine Erinnerung mit der Memonomie manipuliert. Memo Ja. Memonomie. Ach. Ja. Na, jetzt vielleicht auch grobe Schätzung, so in Jahren oder Monaten, wie du willst, wann werden wir wissen, was das One Piece ist? Also erstmal, muss der Ruffy jetzt die Pornoglyphe da zusammenkriegen, um überhaupt zu wissen, wo Raftel ist. So. Das dauert jetzt vielleicht. Er hat drei Jahre so. Er hat zwei aktuell. Okay, dann vielleicht nur 2 Jahre. Wir wissen, dass eins bei auf Wano Kuni ist. Und das dritte verschollen ist. Okay, dann sage ich, es dauert 3 Jahre, bis wir im Manga. Nee, 2, 2,5. Bis wir im Manga irgendwie die Position von Raftel erfahren. Und dann noch der Weg dahin, dauert bestimmt auch nochmal so 1,5 Jahre. Also bin ich bei 4, runden wir auf 5. Ich lege noch einen drauf. Ich glaube, bis wir auf Raftel ankommen, werden es noch 7 oder 8 Jahre sein. Ich weiß, es gibt diese ominöse Zahl. Oda hat gesagt, wir sind zu 65% fertig. Aber wenn ich mir mal angucke, wie lange der Dressrosa-Arc schon war, welcher jetzt nicht besonders story-relevant war. Die Sache ist ja auch, wir sind zwar zu 65% fertig, aber das heißt ja nicht, dass die restlichen 35% genauso lange dauern wie die ersten 35%. Genau. Ich glaube auch, er meint so. Jetzt auch einfach, ja, dann töten sie Big Mom, dann töten sie Kaido, dann machen sie das und dann handelt er die letzten 35% in 10 Folgen, in 10 Kapiteln ab. Ja, genau. Ich glaube auch, das war eher so eine inhaltliche Angabe und nicht ablaufmäßig. Also es geht mehr um das Tempo, in dem er entscheidet, dass diese 35% zu erzählen. Vielleicht hat er es auch nach einem Timeskip, dachte er so, ja, wir haben jetzt 2,5 Jahre sind vergangen, so nochmal 2,5 Jahre dann. Also in der One Piece Welt. Naja, ist ja auch egal. Können wir jetzt, denke ich mal, unendlich lang drüber diskutieren. Ich guck mal gerade auf meinen Zettel, ob ich noch irgendwas vergessen habe, was ich unbedingt erwähnen will. Ich fand ganz interessant den Fakt mit Rayleigh noch, dass er ihn quasi erzählen wollte, was das One Piece ist. Lysop hat nämlich gefragt und was es besonders interessant macht und weshalb ich glaube, ja, es ist auch Freundschaft und das Abenteuer, was da so mit reinspielt. Ruffy war der gesagt hat, nein, ich will es nicht wissen. Ja. Weil es ihm halt nicht, also um das nochmal von eben ein bisschen zu abzuschwächen, was ich gesagt habe. Ich glaube eben, selbst wenn nur das Rio-Poneglyph in der Mitte des Raums steht, wird Ruffy immer das Abenteuer, die Freiheit, das wird ihm immer wichtiger sein. Ja. Von daher, also das fand ich noch ganz schön, dass mit Rayleigh da ist auch eine im Anime sehr gut umgesetzte Szene, finde ich. Ja, das stimmt. Gucke ich immer wieder gerne. Ja, auch generell hier die Szene, wo er sich dann zurückerinnert, Rayleigh, und dann ist es nicht auch irgendwie, wo weint er? Ich glaube, nach dem 2-Jahres-Skip, wo er sich verabschiedet, oder? Wo Ruffy sich verabschiedet, dann weint er, glaube ich, oder so. Also Rayleigh. Ja. Oder war das schon da irgendwie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt auch die Szene, wo er einmal kurz Roger in Ruffy so sieht. Ja. Und stimmt. Mit dem Strohhut. Ja, genau, ich denke schon, also Rayleigh ist sich bewusst, oder denkt zumindest, dass Ruffy die Reinkarnation von Roger ist. Dessen ist er sich, glaube ich, sicher. Ja. Na gut, dann wären wir am Ende, was eigentlich der Anfang ist, kann man das so sagen? Video oder eine Aufnahme dazu, was das One Piece letzten Endes auslösen wird und wie für uns die Serie eventuell optimalerweise zu Ende gehen wird, haben wir eigentlich schon geplant. Müssen wir nur gucken, wann wir das mit der Aufnahme schaffen. Genau. Ja. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass wir jetzt auch einen Blog haben. Stimmt. bingstammtisch.com. Genau. Da könnt ihr euch auch die alle bisher veröffentlichten Videos auch runterladen. Also seid nicht nur auf YouTube limitiert. Genau, als Feed auch oder mit über einen Dropbox-Link. So, also wir haben quasi expandieren. Jetzt... Expandieren. Genau. Nein, wir diversifizieren, oder? Man weiß, ich habe nicht aufgepasst im BWL. Egal. So, danke fürs Zuhören. Ja. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.